Was? Läuft die Aufnahme? Ja, sie läuft. Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama 92. Was eine Eröffnung. Läuft die Aufnahme? Ja, damit möchte ich Sie... Welche Nummer haben wir denn heute? 92, damit möchte ich Sie darüber informieren, dass Thomas heute wieder demoliert, also nichts dabei denken. Ich war scharf. Ja, altbekannt, also demolieren. Also ich fange jetzt erst an. Jetzt mache ich erstmal hier. Man muss ja wissen, wenn Thomas abwäscht, dann wirft die Wir. Ich noch ein bisschen Geräusch vom Wind ab und ich muss noch diesen großen Pizzateller abwaschen. Das kann alles heute sehr gefährlich hier bei mir. Ja, also wenn Thomas abwäscht, dann ist das so, dann stellt er sich auf den Balkon und schmeißt die Teller runter. Das ist Thomas halt. Ja, gut, ich habe ja dann neue Teller mir gekauft und die alten werden dann halt abgewaschen, also weggelegt oder geworfen. Und die neuen kommen dann halt in den Schrank. Ja, so läuft das bei Thomas. Auch schon mal hier wieder was aus dem privaten Leben. So, was haben wir denn hier schönes Neues? Chance, Deutschland ist noch voll in. Ja, die Aufnahme läuft auch schon. Hast du denn auch genug Aufnahmeplatz? Weil ich habe ja heute Programminhalte für ungefähr 7 Stunden und beim letzten Mal fehlten ja die letzten 3 Minuten. Ja, 2 Minuten. Ich habe Aufnahmeplatz für 1 Stunde und 27 Minuten. Das sollte reichen, ansonsten lösche ich während der Aufnahme noch etwas. Naja. Das mache ich dir gleich. Das wird eng. Nein, also wir haben heute vor. Ich habe hier heute so viel abzuwaschen. Was brauchst denn du so lange? Du schmeißt das sowieso nur aus dem Fenster. Das kann nicht so lange dauern. Das ist so viel. Das muss ja auch alles erst noch dahin getragen werden. Ach so, ja. Sag mal, wer wohnt denn unter dir eigentlich? Ist da nicht irgendwie so ein. Da ist ein Bäcker, ne? Ne, der ist gegenüber, ne? Der ist auf der anderen Straßenseite. Aber ist da irgendwie Pizzeria oder irgendwie sowas ist auch unter dir, oder nicht? Eine Eisdiele. Ja. Nicht direkt im selben Haus, sondern um die Ecke. Mhm. Bei mir unten ist auf der einen Seite, in demselben Haus, auf der einen Seite ist ein Sanitärladen und auf der anderen Seite ist ein Laden, der hat regelmäßig gewechselt. Das war früher so ein Uhrenmacher, Schmuckgeschäft. Und das ist jetzt mittlerweile Friseurzubehör. Jetzt können die Leute drüber philosophieren, wo Thomas denn wohnt. Ein Geheimnis, was noch nie ausgesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob wir das mal erwähnt haben, wahrscheinlich schon. Ja, Hannover haben wir erwähnt, aber wo genau? Man weiß das nicht, du. Nee, das wollen wir auch gar nicht erzählen. Nein, das wollen wir doch nicht. Ihr hört dir das mal an. So, das ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die tolle CD, die bei dir in circa 2 Wochen ankommt. Amazon hat jetzt übrigens 4. Juni als vorbestellbaren Datum. Ja, das ist ganz komisch, du. Das war ja bei dem letzten Album auch so. Ich habe den Eindruck, die wollen gar keine Platten verkaufen. Also das ist so, dieses Album ist limitiert auf 15, das Portugal the Man, American Ghetto, das Album ist limitiert auf 15.000 Ausgaben, auf jeder Ausgabe steht auch drauf, welche Ausgabe das ist. Ich glaube, ich habe 4.303, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das steht hinten drauf. 4.303 von 15.000. Also stark limitiert. 15.000 wollen die gar nicht verkaufen? Ja, anscheinend nicht. Und dann gibt es natürlich noch die Downloads. Ja, bei Amazon gibt es das auch nicht als Download. Nee, bei iTunes aber. Ach, bei iTunes kann man das jetzt da in Download kaufen. Naja, aber ich wollte das eigentlich nicht in dem M4A-Format haben, denn dann will ich das lieber im MP3-Format haben. Naja, ich hab's ja schon. Ich finde das ganz eigentümlich, weil es gab ja damals bei The Satanic Satanist, da hatte ich, als die neu rauskamen, da gab es ja sogar einige Ausgaben hier ganz normal bei Saturn und so weiter. Und dann hatte ich das Album, dann war das schon ein bisschen älter und dann hatte ich einem Arbeitskollegen mal empfohlen, das soll er sich mal auch kaufen. Das würde sich auch lohnen, weil das auch eine interessante Verpackung hat. Da hat er mir erzählt, ja, er hätte dann, einen Tag später hat er mir dann erzählt, ja, er hätte bei Amazon geguckt und das ist ja irgendwie ganz schwer nur zu bekommen und das dauert ja 3 bis 4 Wochen Lieferzeit. Also das scheint bei Satanic Satanist auch schon so gewesen sein. Das ist richtig. Ich hätte die CD nämlich auch nochmal gerne. Ich war ja so blöd und habe die tolle Verpackung verkauft. Nee, also wir hatten ja beide diese Limited Edition mit Doppel-CD, einmal mit Satanic Satanist und dann noch diesen Majestic Metalist oder wie das heißt, wo dann auf jeden Fall das Ganze nochmal in der Instrumentalversion drauf war und das war ja die Limited Edition. Nicht instrumental, in der Akustikversion. Ja, genau. Instrumental, ja, Akustik, das war die Special Limited Edition, tralala. mit dieser tollen Verpackung. Und die war dann, als ich die verkauft hatte bei Amazon, dann auch diese lange Lieferzeit. Und die habe ich dafür, ich glaube, 35 Euro verkauft. Also mehr als das Doppelte wie der Ladenpreis davon her. War die wohl schlecht zu bekommen. Ja, und das Komische ist, ich war jetzt am Wochenende sowohl bei Saturn als auch bei Mediamarkt und ich glaube bei Kaufhof war ich auch noch drin oder so. Und da bei einigen dieser Läden gab es Portugal The Man als Fach und bei einigen gab es CDs in den Fächern, im Buchstaben P einfach. Und es war aber weder jetzt das aktuelle Album noch The Satanic Satanist. Das war immer dieses eine Church Mouse und noch ein anderes, also zwei der vorherigen Alben, die gab es da, aber auch von den letzten beiden gab es da nichts. Also das ist schon, ich weiß nicht, ist schon ein bisschen älter. Also ja, ich habe jetzt ja geguckt, ich hätte ja gerne, ich wollte ja mal ein paar ältere Alben von Portugal The Man haben, habe dann bei Mediamarkt geguckt, aber bei Mediamarkt haben sie nicht mal ein Portugal The Man-Fach, also, naja. Nee, bei bei Saturn haben sie hier ein Fach, bei Mediamarkt haben sie auch kein Fach, aber bei Mediamarkt stand ein Album unter Alternative im Buchstaben P und ein Album unter Rock Pop im Buchstaben P. Oh, vielleicht muss ich ja da nochmal gucken. Ja. Ja, wie ist denn jetzt das Album? Hast du was? Ja, ich habe das Album jetzt 3-4 Mal gehört. Aber was ist das für eine Spielzeit? Ist das auch wieder so kurz? Wieder 36 Minuten, also wieder recht kurz, aber das ist auch gut so. Ja, es ist wieder ein fantastisches Album, das schon mal zuerst. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es besser ist. Ich habe dir das einmal geschrieben. Ich meine, ich würde fast sagen, dass es noch mal ein Tick besser ist. Musst du noch ein bisschen öfter hören. Ja, richtig. Ist denn jetzt bei der Verpackung irgendwas Besonderes? Weil du hattest geschrieben, das sieht eigentlich eher ein bisschen billig aus. Ja, als ich die in der Hand hatte, erst mal dachte ich, naja, okay, ein bisschen billig. Meint er, ist ein Stück Pappe, CD dran, fertig. Naja, also es ist nicht ganz einfach. Also es ist hinten so zum Aufklappen. Diese hintere Seite, das sind 4 Stücke, die man so ineinander packt. Ach, das ist wieder so ein Faltcover. Jein, nicht so fantastisch wie das alte, nein. Okay. Nur der hintere Teil halt. Da sind okay. Das ist so 4 in 4 Teile abgerundet und das kann man raus. Und die CD ist dann innen drin direkt da drauf. Auf so einem runden Korken ist das dann so drauf. Und da ist dann noch ein kleines Poster mit dabei, wo dann auch alle Texte großer Schrift mit drauf sind. Ja, das mit diesem kleinen Poster und den Texten, das war ja bei dem allen auch schon so. Ja, also verkaufen werde ich auf jeden Fall nicht, da das... Hast du denn schon irgendwas gelesen von Konzerten? Konzerten? Gelesen? Nein. Ob die irgendwie auf Tournee sind? Das letzte Mal bin ich ja zum Konzert gefahren, da waren die ja nicht hier in der Nähe, da war ich ja dann in Oldenburg und... Das war ja ein sehr gutes Konzert, auch wenn das war fast eher ein Jugendzentrum als eine Konzerthalle. Mhm. Nur wenn das extrem klein war. Aber da hatten sie natürlich auch die CDs zu verkaufen. Das heißt, wenn die hier nach Hannover zum Beispiel auf Konzert kommen würden, da gibt es hier in der Nähe ja sogar Musikzentrum und sowas in der Größenordnung, da könnte ich da auch einfach hingehen und da würde ich wahrscheinlich auch die Platten bekommen. Amazon hat mir gestern oder heute auch eine Nachricht geschickt, dass das Album, was ich bestellt hatte, sich leider in der Lieferung verzögert. Und da haben sie jetzt auch irgendwas im Juni angegeben. Ja, viel Spaß beim Warten. So, ich gucke jetzt gerade mal. Bei Eventum ist was von Portugal The Man. Ich werde gerade mal gucken, was das ist. Ach, das ist ein Termin. Das ist in Augsburg, Kulturpark West, am 15.8. Das ist zu weit weg. Ja. Augsburg spielt ja heute um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Ah. Die haben ja ihr zweites Relegationsspiel gegen Nürnberg. Ich glaube, das wird auch live übertragen. Und das erste haben sie, ich weiß nicht, 1-0 oder irgendwie sowas verloren. Also sieht schlecht aus für Augsburg. Da werden sie eventuell nicht in die erste Liga aufsteigen, aber dafür können sie dann halt alle zum Portugal The Man Konzert gehen. Ja. Die sind leider auch sehr gut, deutlich lauter als auf den CDs. Mhm. Mag aber auch sein, dass es daran lag, dass das so eine kleine Halle war. Und das lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen, wenn man da in der Nähe ist. Ja. Ja, ja, zu dir sehr gut. Also wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Thomas, du darfst noch warten. Hahaha. Ja, aber ich habe so so viele CDs mir jetzt in letzter Zeit wieder gekauft. Das ist richtig, aber das ist natürlich was, das muss man schon haben, ne? Direkt so gleich, ne? Bitte? Aber das ist natürlich schon was, das muss man direkt so haben, ne? Ja, das kriege ich ja dann, wenn es verfügbar ist. Ja, du, ich bin mal gespannt, ob es dann auch im Juni wird oder ob Amazon ja noch irgendwie aufs Ende des Jahres verlegt und am Ende kriegst du dann irgendwie eine Nachricht von wegen, die 15.000 Auflagen sind leider aufgebraucht, kriegst dein Geld zurück, hast Pech gehabt. Ach so, dann leih ich mir das mal von dir aus und schauen wir das mal an. Ja, ja. Kriegst eine Kopie. Das und die musst du dann vernichten. Nee, das darf man nicht, das ist nicht legal. Nee, dann... Wenn du die ausleihen, dann höre ich mir die einmal an und dann kriegst du die zurück. Ja, natürlich. Ja, ich weiß nicht, also ich habe ja heute Wrestlings Weekly von aus der 19. Woche des Jahres 2010 rausgebracht, vorher noch schnell, ich hatte dir da noch einen Link geschickt. Ich habe den Link gesehen, ich habe das auch nur kurz überflogen, aber ich habe es nicht durchlesen können, weil ich hatte mir noch ich hatte gestern Abend die Strikeforce-Sendung aufgenommen. Strikeforce war ja Alistair Overeem gegen Brett Rogers und ich habe mir die Strikeforce-Show angeguckt, die wollte ich noch vor der Aufnahme jetzt fertig geguckt haben und dann musste ich ja noch das Ende von dem Dragon Gate USA Pay-Per-View gucken. Mhm. Da habe ich noch nicht gelesen. Naja, okay, dann könnten wir jetzt ja mal schnell die Wochen durchsprechen. Ich habe mir ja diese Notizen da in Form dieser Ausgabe gemacht und kann das ja jetzt mal schnell überfliegen und dazu was sagen. Ja, würde ich sagen? Mal was dazu. Also ja, wir fangen an mit Raw. Wir fangen an mit Raw vom 10.05. Ja, da ist ja. Ja, das war ja am Montag, ne? Ja, am 10.05, ne? Das war ein historischer Montag, weil es war der erste. Es war der erste Montag nach dem legendären zweiten Monday Night War. Okay, das ist ein legendärer Montag, ja, klar. Ein historischer Montag, weil ja. An diesem Montag zum ersten Mal seit 4 Wochen oder wie lange hat TNA das da ausgehalten auf dem Montag? Ich fand, das war gar kein Monday Night War, also ich habe da keinen Krieg drin gesehen, also ich habe nicht mal mitbekommen, was bei TNA passiert ist und ich glaube, WWE hat das auch nicht großartig interessiert. Also TNA Impact lief in dieser Woche wieder mit der Erstausgabe auf dem Donnerstag, weil die Ratings am Montag so schlecht waren und nicht auf dem Montag. Also wenn das ein Krieg ist, dann weiß ich nicht, was das in Afghanistan ist. Ah. Was? Thomas, du musst mir jetzt mal was erklären. Ja, was denn? Wer ist Marin Marco? Marin Marco kenne ich nicht. Okay. Wieso? Ne, ich habe hier gerade so einen Hanuta mit so einem Bildchen und da ist dieser Marin Marco. Achso, dann wird das ja ein Fußballspieler sein. Ja, ich dachte, du kennst ihn. Naja, Raw beginnt mit einem, ja, ich lese das... Das neulich beim Fußball-Länderspiel. Ich hatte neulich ein bisschen was von diesem Benefit-Spiel da gegen Malta geguckt. Mhm. Ist mir aufgefallen, ich kenne da fast keinen Spieler von. Ne, fiel mir auch auf, habe ich irgendwie heute Morgen beim Durchblättern der Bilder am Sonntag mit den Spielern der WM gesehen, könnte ich alles gar nicht. Ja, ich gucke so viel Wrestling, dass ich keine Zeit habe, Großfußball zu gucken. Tja. So, ich fange das jetzt einfach an zu lesen und Thomas gibt seine Kommentare. Ne, erzähl doch mal so frei, ohne dass es vorliegt. Okay, Randy Orton kommt zuerst raus, hält eine Promo, bis dann auf einmal dieser Meatloaf rauskommt. Ja, und... Wer ist denn dieser Meatloaf? Ja, Musiker. Wie heißt denn das letzte Album von dem? Ach, irgendwas mit Hängen, Cool, Teddybär, keine Ahnung. Genau, sowas in der Richtung. Hatte ich auch schon mal in der Hand. Gab es damals, als ich das letzte Mal in Emden war, gab es das auch dafür unter 10 Euro, weil das gerade frisch rausgekommen war. Ja, ich weiß, da war ich ja bei dir. Die Deluxe Edition mit einer zusätzlichen Live-CD. Die Deluxe Edition hatte ich danach noch beim Mediamarkt in der Hand. Die ist extrem groß. Das ist ein ganzes Buch. Aber egal, der kommt auf jeden Fall raus und meint... Wollen aber auch nicht haben. Nein, und meint, keine Ahnung warum, ich weiß auch gar nicht, warum der da war. Ich dachte eigentlich, das ist jetzt der dieswöchige Gasthost, aber war er doch nicht. Nee, der meint uns Randy Orton, ja hier, guck mal hier, ich habe so einen tollen Song, den willst du bestimmt als neuen Theme-Song haben, total nervig. Ja, und der kriegt dann AKO ab. Als nächstes kommt Edge und meint, er hätte mit den Headquarters gesprochen und hat jetzt das Konzept der Gasthosts einfach mal so abgeschaffen, weil genau wie er mag... Das Wichtigste bei dem Segment ist ja, wie hat denn das Headquarter ihm geantwortet? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, da hat er gesagt, das war so unlogisch und so albern. Man könnte meinen tatsächlich, dass die TNA-Schreiber jetzt bei WWE auch noch mitschreiben. Ja, vor allem das ist doch total, als ob diese Headquarter-Leute alle auf Edge-Seite stehen. Doch, er hat gesagt, ich habe mich beim Headquarter beschwert und das Headquarter hat mir zurückgetweetet. Ach ja, stimmt. Ja. Twitter hat er, glaube ich, sogar gesagt. Ja. Also offensichtlich hat er eine Anfrage per Twitter an WWE-Headquarter geschickt und die haben zurückgetwittert und das reicht dann wohl. Hat Edge überhaupt einen Twitter-Account? Ich glaube, Edge hat gar keinen Twitter-Account. Direkt über Twitter Anfragen an WWE-Headquarter schicken, vielleicht antworten die dir ja. Hat Edge überhaupt einen Twitter-Account? Ich glaube, der hat gar keinen. Ich glaube das auch nicht. Da hat sich irgendein Schreiber was überlegt. Aber es heißt, dass jemand jetzt intern bei WWE wohl diese tolle Idee, die ja bei TNA so gut funktioniert hat, aufgegriffen hat und allen Wrestlern gesagt haben, sie sollen sich gefälligst Twitter-Accounts besorgen. Einige haben ja schon Twitter-Accounts, so wie Matt Hardy, das hat ihn ja auch furchtbar viel weitergebracht. Und die anderen sollen sich jetzt wohl auch alle Twitter-Accounts besorgen, damit es noch weiter bergab geht. Also ich verfolge die Twitter-Accounts von Chris Jericho und The Miz, die sind ganz schön. Außerdem habe ich noch Justin Roberts. Warte, ich werde mal auf Twitter gehen und werde mal gucken, wen ich denn eigentlich verfolge. Ich verfolge auch noch immer diesen komischen Kerl von TNA, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Jeremy Borash. Das ist schrecklich. Der schreibt und schreibt und schreibt, als ob der ganzen Tag da vor seinem iPhone sitzt und die ganze Zeit nur reintippt. Schlimm, ne? Ja, das hat ja gut geklappt. Das will WWE jetzt auch so machen. Mickey James habe ich hier gerade noch. Sitting in my plane headed to Nash Vegas. I'm so excited I can barely contain myself. Ja, ja, ja. Ja, die ist ja jetzt auch nicht mehr bei der WWE. Hast du das gehört mit dem Kerl, der da diese Anschlagsdrohung abgegeben hat? Ach ja, das war auch ganz unterhaltsam, ja. Erzähl mal. Ja, da meinte einer halt, ja, ich glaube, wenn Mickey nicht zu WWE zurückkommt, dann, was war das? Dann jagt er das Headquarter der WWE in die Luft. Ja, und das Schlimmste war, der ist jemand, der sowieso psychisch gestört war, der auch schon ein bisschen Schwierigkeiten mit Polizei vorher und so gehabt hat. Und dann ist er dann wohl in so einem Schnellverfahren vor Gericht gekommen. Und dann hat man ihn als Strafe quasi unter anderem gesagt, und er dürfe jetzt keine Wrestling-Veranstaltung mehr besuchen. Und das war das einzige Geldstrafe, wo das ihn alles nicht interessiert. Aber als sie ihm gesagt haben, er dürfe nicht mehr zum Wrestling, da war er ganz schön mitgenommen. Okay. Es gibt also noch richtige Wrestling-Fans. Dann gibt's hier einen Joey Styles, der schreibt gerade bei Twitter vor 3 Stunden Strikeforce on Showtime. Alistair Overeem destroyed Brett Rogers by TKO in Round 1. Strikeforce is wide open for good heavyweights now. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist übrigens ein ganz interessanter Main-Event gewesen, weil der Alistair Overeem, das ist ja ein holländischer Kickboxer, der viel in Japan gekämpft hat und der hat irgendwann mal enorm an Gewicht zugelegt und ist aber nicht dick geworden, sondern Muskelmasse. Also deutlich schlimmer noch als jetzt Batista oder so. Und da haben ganz viele gesagt, ja, in Japan, da gibt es ja auch nicht diese Dopingkontrollen. Der hat die letzten 2 Jahre fast nur in Japan gekämpft. Wie wird denn das wohl sein, wenn er jetzt bei Strikeforce in den USA kämpfen wird? Wird er so ähnlich sein wie damals bei Chris Master? Dass er dann, wenn er keine Steroide mehr nehmen kann, dass er dann auch nicht mehr 250, sondern nur noch 220 Pfund oder so wiegt. Und das war interessant, dass er jetzt in den USA genauso aussah wie in Japan, auch so vom Gewicht her. Er hat vielleicht 10 Pfund weniger gehabt als in Japan. Da muss man mal gucken, ob der jetzt dadurch alle Dopingkontrollen durchkommt. Ja, ganz interessant. Aber der sah schon ziemlich beeindruckend aus. Lass uns mal bei Raw weitermachen. Lass uns mal bei Raw weitermachen. Edge schafft via Twitter das Konzept der Gasthosts ab und neue Raw GM ist Vicky Guerrero. Ah, Moment. Der hat jetzt durchgesetzt, dass der Gasthost keine Macht mehr hat, irgendwelche Kämpfe festzulegen. Aber es heißt nicht mehr, es gibt keinen Gasthost mehr. Achso, ne, siehst du mal, das ist auch wieder falsch. Was schon ganz albern ist. Warum hast du denn überhaupt einen Gasthost, wenn er gar nichts machen kann? Ach so, ja gut, dann ist natürlich noch... Ja, ist alles ein bisschen TNA-mäßig. Ist alles sehr unlogisch. Das heißt, die Gasthosts sind jetzt jede Woche dazu da, um irgendwie ein Späßchen Backstage zu machen. Genau, nächste Woche ist übrigens Buzz Aldrin, der bekannte Astronaut, der auch ja schon über 80 Jahre alt ist. Das wird, da wird es einige sehr, sehr furchtbare Scherzchen wahrscheinlich geben. Dann machen wir weiter. Ja, dann kommt Art Roof mit dem eigentlichen Gastos. Ich dachte ja, Meatloaf ist Gastos, aber nee. Das ist dieser komische Rapper, Flavor Flav. Also, Vorsicht. Dieser komische Rapper, damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, da habe ich mir die ersten Schallplatten von Public Enemy geholt. Du wirst dich vielleicht erinnern, ich weiß gar nicht, ob es da vielleicht sogar noch hängt, in der Wohnung von Oma und Opa, dass das früher mein Schlafzimmer war. Mhm. War so ein ganzes Plakat mit so schwarzen Männern. Das hängt da noch. Das ist noch aus meiner Jugendzeit ein altes Plakat von Public Enemy. Und bei Public Enemy gab es immer Chuck D, der war der Hauptrapper und der war auch der, weshalb man Public Enemy richtig gut fand. Und dann gab es immer Flavor Flav, der so ein bisschen das Scherzhafte da reingebracht hat, um das so ein bisschen aufzulockern. Mhm. Das nicht ganz so krampfhaft wirkte. Also den kenne ich auch schon jetzt mittlerweile seit 20 Jahren dementsprechend. Mhm. Der war natürlich als GM trotzdem eine Katastrophe. Mhm. So. Und die beste CD von Public Enemy ist entweder It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back oder Fear of a Black Planet, eine von den beiden. Und das erste Album, Yo Bum Rush the Show, war auch sehr gut. Mhm. Ja, später die Colons, also Primo und Kalito, die sich ja letzte Woche bei Superstars wieder vereinigt haben, die attackieren R-Truth und werden danach von DiBiase dafür bezahlt. Ja, DiBiase hat ja jetzt Geld bekommen, das haben sie erzählt im Kommentar, und zwar hat der Million Dollar Man irgendwie so eine Erbschaft oder so einen Fonds für ihn eröffnet, und die Bedingung, wann er an sein Geld kommt, waren entweder, wenn er 30 Jahre alt ist oder wenn er zum ersten Mal ein Match bei WrestleMania hat. Und da er bei der letzten WrestleMania ein Match hatte, kriegt er jetzt dieses ganze Geld und ist also quasi sozusagen, sie nennen ihn immer dann The Fortunate Son, der glückliche oder der reiche, der wohlgeborene Sohn. Ja, das habe ich wieder gar nicht mitbekommen. Ich höre bei Raw, bei den Kommentationen höre ich, generell höre ich da nie zu, das mache ich nur bei SmackDown und NXT, weil bei Raw, das ist so schrecklich. Ja, das war aber in dem Fall wichtig zu wissen. Ist ja gut, dass ich dir das dann jetzt erklärt habe. So, dann sehen wir so ein tolles Video, wie Maryse ihren Trainer fertig macht. Das war auch albern. Evan Bourne und Gail Kim freunden sich an. Ja, was war denn das Match vorher? Das war Zack Ryder gegen Evan Bourne. Das ist auch so eine komische Storyline da mit Zack Ryder, der jetzt immer versucht, da mit Alicia und G. Kim anzubandeln. Und in der ersten Woche wurde von Mark Henry zerstört. Und jetzt hat er gegen Evan Bourne verloren. Und ich weiß nicht, ob jetzt Zack Ryder und Alicia und Evan Bourne und G. Kim. Ich hatte einen Moment lang gedacht, ach du Schande, jetzt machen sie vielleicht wieder sowas, was wir schon mal hatten, mit so einem komischen Intergender-Tag-Team. Ja, da kann man nächste Woche so ein tolles Mixed-Tag-Team-Match bringen. Das ist, da hat man wieder was ganz Tolles. Was denn? Ja, da kann man nächste Woche so ein tolles Mixed Tag Team Match bringen. Genau, so ein Intergender-Ding. Ja, Mixed. So, John Cena wählt ein I Quit Match gegen Batista und sieht ein, dass sein Gewinn im Last Man Standing Match nicht richtig war. Ja, Superheld Cena. Das war auch nicht richtig. Da hat Batista ja recht. Mark Henry verhilft John Cena gegen Batista und Sheamus. Wie ist denn das jetzt, wenn Batista beim Pay-Per-View I Quit sagt, heißt das dann, dass er dann jetzt weg ist und dass er wirklich dann, so wie viele sagen, gekündigt hat und weggeht von der WWE? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon fast. Könnte mir das durchaus vorstellen. Hat nicht Batista irgendwie bei WrestleMania schon I Quit gesagt in dem Match? Bei WrestleMania hat er aufgegeben, hat aber nicht I Quit gesagt. Ja, jetzt war alles ein bisschen komisch, ne? Machen wir weiter. Mark Henry verhilft John Cena gegen Batista und Sheamus. Warum? Keine Ahnung. Ja, das sind dicke Freunde, du. Ja. Die gehen abends immer zusammen irgendwie einen trinken, also immer, ja, natürlich. Immer wenn John Cena in Bedrängnis kam die letzten Wochen, dann kam Mark Henry reingerannt. Wahrscheinlich ist er auch der schnellste Läufer. Ja, ja, natürlich. Also, ich weiß nicht, also keine Ahnung, was bei denen ist. Du, das sind ganz dicke Freunde. Der eine von denen ist dick und der andere ist sein Freund. Naja. Miss wird in unter einer Minute von Tyson Kidd besiegt und muss nächste Woche seinen US-Titel gegen Bret Hart verteidigen. Das wird auch ganz spaßig. Ja, nächste Woche ist ja in Toronto, ne? Also da bin ich mal gespannt, was heißt nächste Woche? Das ist ja morgen. Da bin ich mal gespannt, was du da. Ich hoffe. Ich will nicht, dass Bret den Titel bekommt, aber ich will auch nicht, dass Bret irgendwie da ganz schlecht aussieht. Also es gab ja schon, wer war denn das? Ich glaube, der Brian Alvarez war das. Der hatte eine schöne Storyline vorgeschlagen. Wir kommen ja nachher noch zu NXT. Da ist ja dann mit dieser Geschichte mit Bryan Danielson und Daniel Bryan und so. Der hat vorgeschlagen, was ja ganz schön wäre, ist, wenn Bret Hart quasi, um Miss reinzulegen, so wie so Miss letzte Woche da mit diesem Schreiben vom Arzt, er könne nicht kämpfen, dass Bret Hart so ein Schreiben mitbringt, nur um ihn zu ärgern. Und dann sagt, er hätte aber einen würdigen Ersatzgegner besorgt. Und dann würde Bryan Danielson quasi als Ersatzgegner von ihm. Und Bret Hart bleibt bei ihm in der Ecke und jubelt ihm dann entsprechend zu. Und dann gewinnt Bryan Danielson den US-Champion-Titel von The Miz. Das fände ich gut. Das wäre wirklich gut. Ja, aber ich glaube, es passiert nicht. Aber es wäre trotzdem gut. Jericho und Miz sichern sich ein Titelmatch gegen die Hart Dynasty beim Pay-Per-View Over the Limiter. Das war, Jericho hatte gewonnen gegen D.H. Smith. Mit irgendeiner Betrügerei. Ja. Die NXT Rookies besiegen John Morrison, Santino Goldas und Yoshitatsu. Super. Mit 8-4. Also, das sollte irgendwie, glaube ich, ein Babyface-Sieg sein, aber das geht ja gar nicht, wenn du mit 8-4 gewinnst. Und das war das erste Mal seit NXT, dass Daniel Bryan, noch unter dem Namen Daniel Bryan, Pin bekommen hat. Gegen Santino Marella. Gegen ausgerechnet Santino Marella. Also da hat man wirklich die Storyline da, was sie versucht haben, ihn als ewigen Verlierer zu buchen. Die wollten ja dann eigentlich, dass er dann im Pay-Per-View gegen Miz kämpft und dann Miz sozusagen sein erster Sieg wird. Das haben sie vollkommen vergeigt und selbst das Ende hier, wo sie eingesehen haben, das bringt alles nichts, wir müssen das jetzt schnell beenden, selbst das haben sie noch vergeigt. Tja. Furchtbar. Batista zerstört Mark Henry. Ja. Hier wieder die Frage, warum Mark Henry, warum ist der Cena da hingehalten? Naja. Jetzt weißt du, macht doch alles keinen Sinn. Batista brauchte jemanden, den er zerstören konnte und ja, ja. Mark Henry wird nicht gebraucht und man muss vor allen Dingen wissen, Batista saß im Ring auf einem Stuhl und hat den Stuhl dann benutzt, um Mark Henry fertig zu machen. Mhm. Also Stuhlschläge, aber zum Glück keine zum Kopf. Nein. Randy Orton kann im Main Event Edge und Ted DiBiase nach dem RKO gegen Ted DiBiase, der durch Archruf abgelenkt wurde, besiegen. Vicky kann den Angriff von Randy Orton entkommen, Edge bekommt aber noch den RKO ab. Ach, das haben wir ganz vergessen. Ja, Vicky Guerrero war als neuer, nachdem Edge gesagt hat, hier, hast du das erzählt? Ich glaube. Ja, das habe ich doch gesagt. Also, wir haben uns dann, glaube ich, beim Twittern verloren, oder? Ja, das war davor. Du hast mir dann erzählt, dass die GMs gar nicht, die Gastos gar nicht wechseln, sondern nur keine Macht mehr haben. Aber ich hatte das davor auch schon mal erwähnt. Also, dann ist ja gut. Weil Vicky Guerrero, da wurde wieder, sie hat wieder ihr Excuse Me viel erzählt und wurde dementsprechend auch extrem ausgebucht. Ich finde das sehr gut. Einigen gefällt das ja nicht, aber mir gefällt das ganz gut. Mir auch. Also, wer hat sich diesen ganzen teilweise unlogischen Mist ausgedacht? Es gab auch gute Dinge, vor allem der ganze Main-Event und drumherum war genial. Aber diese Präsentation war das allerletzte. Insgesamt nur 15 Minuten Matches, Matchdauern von 2 Minuten. Mirko wieder vor. Es gab wirklich gute Ansätze, aber so, Fragezeichen, Ausrufezeichen, anderthalb Sterne für Raw. Ja, Sterne gebe ich ja nicht, aber Daumen nach unten. Ja. Sterne gebe ich ja nur bei Matches. So, NXT, der Tag der Entscheidung. Furchtbar. Ja, man ging davon aus, ein Rookie muss gehen, so wurde es ja gesagt, und dann war Matt Striker da am Anfang wieder mit den Rookies, die da schön am Ring standen. Ich dachte, Challenge. Nein, leider heute keine Challenge. Ja, das wäre schön gewesen. Nochmal, weil es zuletzt so schön war, nicht den ganzen Hindernisparcours, sondern nur das Cola trinken. Ja, das wäre eigentlich ganz schön gewesen, oder irgendwie ein ganzes Fass oder sowas. Das ist ganz witzig, ja. geklappt. Naja. So, und dann geht Matt Stryker zuerst zu Michael Tarver und fragt ihn, ob er sich denn noch erinnere, was er denn letzte Woche gesagt hat, und wird das da eingeblendet. Von wegen, er meinte ja letzte Woche auf die Frage, wer gehen sollte, dass Tarver gehen sollte und so. Ne? Ja. Und ja, dann meint Matt Stryker, ja, dann du wurdest eliminiert von den WWE Headquarters, wahrscheinlich auch wieder über Twitter, weil du nicht an dich glaubst. Sowas brauchen wir hier nicht. Genau. Goodbye. Das gleiche auch bei Daniel Bryan. Goodbye. Genau. Genau. Und dann hat er gesagt, aber das war's noch nicht. Das waren nun natürlich von WWE Quarters per Twitter und sowas die richtigen Eliminationen heute Abend, die durch die... durch den Post-Fall. Ja, der kommt natürlich noch heute am Abend als Main-Event mehr oder weniger. Und da hatte man den Eindruck, die wussten wirklich nicht, was sie da vorhaben. Nee. Denn die gucken alle doch ziemlich genervt. Das Interessante ist ja jetzt auch, wer von denen, die jetzt bei NXT ausgeschieden sind, wer denn wirklich nicht mehr auftaucht bei WWE oder wer dann doch wieder eine Rolle bekommt. Also was ja klar ist, dass mehr als nur einer von denen auch wieder in den normalen Fernsehshows auftauchen werden. Aber alle, das glaube ich nicht, weil dann ist... Nee, bestimmt nicht. Dann passt das überhaupt nicht mit diesem Sendungskonzept. Mit Sicherheit nicht. So, in einem Interview wird angedeutet, dass man Bryan als Bryan Danielson wiedersehen könnte. Ja, das war eine Promo von Bryan Danielson. Das war schon ein bisschen komisch. Das war auch wieder so typisch WWE. Da hat er erzählt von YouTube und von unterschiedlichen Namen und Indie-Szene und so. Also von der Art, wie er das gesagt hat, war das ganz gut. Also der kann sehr gute Promos halten. Aber vom Inhalt war mir das auch zu viel TNA. Tja. So, und dann kommt nach irgendwelchen Matches, die nicht weiter wichtig sind, Pro Sprawl. Und von den Pros wird eliminiert Skip Sheffield. Ja, das hat mich gewundert. Das finde ich eigentlich ganz okay, also finde ich nicht weiter dramatisch schlimm. Bitte? Finde ich nicht weiter dramatisch schlimm, finde ich in Ordnung. Wird nächste Woche eliminiert. Der Skip Sheffield, muss ich sagen, den finde ich als Kämpfer furchtbar. Aber der hat sich bei diesen Aufgaben da ganz gut geschlagen und der hat ja auch ganz gute Promos, auch jetzt so nach dieser Elimination, ganz gute Promos gebracht. Also den hätten sie ruhig, weiß ich nicht, für, was weiß ich, Superstars, Jobber-Matches oder so halten können. Ja. Haben sie aber nicht. Weil ist mir relativ egal. Also nächste Woche geht dann Darren Young raus und das Entscheidende ist jetzt ja an sich nur, wird... Was ja schade ist, ich finde diesen Darren Young, den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde diesen Darren Young eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, ich finde Heath Slater, also so langsam finde ich den Kerl total schrecklich. Der Heath Slater, der kommt aber scheinbar ganz gut an. Ne? Der sieht nicht so schlecht aus, aber diesmal hat er, glaube ich, verloren. Ja, ich weiß das gar nicht mehr. Ich finde den von der Persönlichkeit hat er nichts, aber der ist im Ring zumindest nicht so schlecht wie einige andere. Wobei, das gilt ja auch für Justin Gabriel. Justin Gabriel ist ja als am Mikrofon, als Promo furchtbar, aber vom Kämpferischen ist er auch ganz anständig. Mhm. Okay, NXT bekommt von mir 2,5 Sterne. NXT kriegt von mir Daumen nach unten. Mhm. Sendung. Superstars vom 13.05. hast du bestimmt nicht gesehen? Nee, guck mir nicht an. Im Opener gab es ein Diven-Match. Ja, ich gucke ja dafür am Donnerstag im Impact. Ja, das tue ich mir nicht an. So, die Diven sind im Opener. Maryse und Jillian Hall besiegen die Bellas. Und am Ende kommt Eve noch dazu und diese Fehde zwischen Maryse und Eve wird fortgesetzt. Jobber-Match. Vladimir Kostov besiegt einen Ryan Mitchell. Einen Ryan Mitchell? Nicht beide Ryan Mitchells? Nein, nur einen, nicht zwei. Achso, hätte ja sein können, dass er beide besiegt. Match der No-Names. Scott Hawkins und Vance Archer besiegen Matthew Bush und James White. Aha. Ach, sicher freut sich der Mirko. Okay, so, und dann kommt der Main-Event. Und der Main Event ist überraschenderweise gleichzeitig auch Match der Woche. Chris Masters gegen Dolph Ziggler. Klingt nach nichts, Hogan war aber wirklich. Was? Nicht Hulk Hogan gegen Abyss? Ich guck kein TNA. Achso, nee, das war ja auch gar nicht bei TNA. Ich dachte, das wäre jetzt bei Superstars. Das habe ich mich versehen. So, das Match war wirklich toll. Es ist Wer war das? Dolph Ziggler gegen wen? Chris Masters. Chris Masters gibt's auch noch. Ja. Ist wirklich toll. Also, es ist so groß gegen klein, kräftig gegen eher schnelle Attacken. Ist wirklich schön aufgebaut gewesen. Am Ende konnte Masters sich da aus dem Sleepout befreien. Nahm dafür allerdings Dolph Ziggler selber einen Masterlock. Und Dolph Ziggler konnte sich dann aus dem Masterlock befreien, indem er Chris Masters gegen den Turnbuckle schlug und den Zickzack zum erfolgreichen Pinfall zeigte. 10 Minuten 4 haben also genug Zeit bekommen. 3 Sterne von mir fand ich wirklich überraschend gut. Match der Woche. Ja, kann ich leider nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Tja. Für mich persönlich war ja das Match der Woche Christian gegen Kofi Kingston, aber das kannst du ja dann sagen. Ja, das Match hat von mir, das da hatte ich. Da hatte ich das erwartet, dass das Match der Woche wird. Ja, es war nicht schlecht. Durchaus nicht. Hat von mir 2,5 Sterne bekommen. Problem war so ein bisschen das Publikum. Es konnte sich nicht so recht entscheiden. Waren ja jetzt 2 Faces. Teilweise war es mehr für Kofi, aber so richtig Reaktion großartig konnte man nicht bekommen. Zumal das ein Tickchen mehr Zeit gebraucht hätte als 8 Minuten. War denn Chris Masters beim Publikum beliebt? Als Babyface? Der wird recht bejubelt, ja, wahrhaftig. Bekannt ist er ja nicht, ne? Ja, der wird aber recht bejubelt. Das geht wohl. Okay. Also bei dem Match gab es durchaus gute Stimmung. SmackDown, ja, zu Beginn gab es das Finale des IC-Tournaments. Du musst doch noch was zu Impact sagen. Nee, ich sag nichts zu Impact. Hör mir auf mit dieser schrecklichen Sendung. Aber Impact war diese Woche wieder schön. Ja, das glaube ich wohl. Das war eine Katastrophe wieder. Das war also so eine... Also das ist... Es ist so ein bisschen, ich gucke ja Impact auch immer noch aus Routine, aber es ist schon so ein bisschen, wie wenn man sich am Straßenrand einen Unfall anguckt. Ich glaube, den Vergleich, den ziehen wir auch jede Woche, ne? Bitte? Ich glaube, den Vergleich, den ziehen wir auch entweder jede Woche oder jedes Mal, wenn wir ein TNA-Pay-Per-View tippen. Obwohl, ja, ich spreche mir nachher noch drüber. Ja, ja. Ja, SmackDown beginnt mit dem Finale von dem Tournament, wo halt Kofi Kingston überraschen via Trouble in Paradise gewinnt. Von dem was? IC Tournament Finale. Ach, Turnierfinale. Ich habe das Wort nicht verstanden. Okay. Danach kommt aber Drew McIntyre in den Ring, überreicht Teddy Long einen Zettel und das ist eine schriftliche Benachrichtigung von Mr. McMahon, dass Drew McIntyre mit seinen tollen Leistungen im Ring sofort zurückkommt und den Titel natürlich wieder bekommt. Und das Komische bei dem Segment war, dass Teddy Long da mindestens 2 Minuten stand und rumgelesen hat und nichts passiert ist, weil er halt leise diesen Zettel sich da angeguckt hat. Bis dann irgendwann Matt Striker im Ring ist und sich den Zettel geschnappt hat und vorgelesen hat, dass das halt das Ding von Vince McMahon ist. Das fiel mir gar nicht auf. Nein. Er hat das erst gelesen, hat das dann fallen gelassen. Dann hat er den Titel da gewechselt, Kofi Kingston und so weiter. Dann gab es irgendwie erst Werbepause oder irgendwie sowas. Und als die Werbepause wieder vorbei war, saß Matt Striker wieder am Kommentatorenpult und ja, hatte da den Zettel bei sich liegen. Zeigt, wo Teddy Long den Zettel angeguckt hat, gelesen hat und dann den Gürtel an McIntyre gegeben hat. Also die er da gelesen hat. Ich glaube, er hat da wirklich was gelesen. Das dauerte sehr lange und... Ach nee, gelesen hat er eigentlich recht schnell. Es dauerte dann nur etwas lange, bis Kofi Kingston den Titel hergegeben hat. Ja, dann nix. Ich fand, es dauerte ein bisschen sehr lange. Naja, weiß ich nicht. Fiel mir jetzt nicht so auf. Naja, man weiß nicht, was da drauf stand. Ich weiß es ja. Ich hab ja eine Covid-Zelle. Danke. Krieg noch eine Nutter. Okay. Ja, dann gab's aber ein paar... Fragen, weil es läuft unter Vertraulichkeitsregelung. Wovon redest du? Ja, von dem Zettel. Ach so. Ich habe diese Sachen von Vince McMahon immer in Kopie und prüfe die dann auf Rechtschreibung. Ja. Darf da aber nicht weiter drüber sprechen, weil das fällt alles unter Vertraulichkeitsregelung. Auf Rechtschreibung, okay. Ja. So, dann kamen ein paar Matches. Weißt du, warum Matt Striker hinterher gesagt hat, dass er sehr beeindruckt war von dem Zettel? In was für einer guten Sprache und mit welch guter Satzkennzeichensetzung da das Ding formuliert war. Das lag daran, dass ich das vorher prüfe. Ja, ja. Ich glaube, du hast dir den Kommentar von Matt Striker nicht so genau angehört. Doch, das habe ich angehört. Das habe ich, aber ich dachte dann, ja, okay, ein bisschen Einschleim, er ist ja recht beliebt bei Mr. McMahon. Backstage momentan ist er ja wohl nicht so beliebt. Er schätzt sich ja auch sehr hoch ein, seine Leistung. Leistung ist ja hoch, da kann man nichts gegen sagen, aber er schätzt sich wohl selber auch sehr hoch ein. Aber bei Mr. McMahon ist er wohl recht beliebt. Da sehe ich ein bisschen anders. So toll ist die Leistung von dem Matt Striker nicht mehr. Das war mal ganz zu Anfang besser. Naja. Finde ich, aber wie gesagt. So, dann folgt nach einigen uninteressanten Matches ein In-Ring-Promo. Jack Swagger versammelt einige, ziemlich viele von seinen Trophäen und so im Ring, von Scrabble bis zu, ich glaube, Football und diesen Swaggy Burger und was da nicht alles war. Das war super, das Segment. Aber Jack Swagger musste sich doch ziemlich anstrengen, dass er nicht anfängt zu lachen. Das war ja, bei den Bildern. Auch klar. Er musste dann ab und zu mal so ein bisschen so ein Grinsen, so ein fieses Grinsen machen, damit er nicht selber anfängt zu lachen. Ich fand das auch ganz lustig. Und ich fand das auch super. Das gibt's ja nicht. Jetzt wurde mir gerade mein zweiter Hanuta gepackt. Ich reiße den auf und ich hab schon wieder diesen komischen Marimarco als Bild. Das gibt's ja nicht. Ist sehr bekannt. Vor allem in der Firma Hanuta. Das ist schlimm, ist das. Ja, und nach sehr, sehr langer Zeit. Aber es war nicht langweilig. Dieses Promo fand ich fantastisch, auch wenn das wirklich 15 Minuten plus ging, also recht lange. Ich fand das super. Fand das auch super. Ja. Was mir auffällt, wenn Jack Swagger redet, macht man ganz gerne eine Commercial Break. Normalerweise wird das ja, also Werbepause, normalerweise werden die Werbepausen ja immer während den Matches gemacht, aber seit Jack Swagger Champion ist und immer mal wieder ein Promo hält, wird das immer ganz gerne da mal hingesetzt. Mir nicht aufgefallen, aber kann schon sein, ja. So, irgendwann kommt dann Big Show. Big Show zeigt sich erst so ein bisschen interessiert und ja, ist dann nicht so ganz vorsichtig, zerstört da hin und wieder mal ein bisschen was. Und Jack Swagger wird böse, attackiert Big Show. Big Show schmeißt Jack Swagger aus dem Ring und räumt dann erstmal richtig schön im Ring auf und ja, zerstört da richtig schön. Ja, da hatte ich irgendwie ein komisches Gefühl. Ich hatte den Eindruck. Es war mehr so Heel-Rolle. Ja, als wenn das Publikum. Teilweise, die sollen ja alle auf Seiten vom Big Show sein, aber das war mehr so das Heel-Verhalten. Weil er die ganzen schönen Trophäen, und das ist ja in Amerika wirklich auch, da gehört das ja mit zur Kultur, dass die Leute, dass die die Jungen da am College und in der Schule da in diesen ganzen Sportturnieren mitmachen und gewinnen, dass denen das so ein bisschen gegen das so typisch Amerikanische geht, dass er jetzt diese ganzen Trophäen, die alle ja auch für wertvoll halten, dass er die alle zerstört. Das ist irgendwie seltsam. Ja, fand ich auch. Naja. Segment war aber sehr gut. Ich hab all noch drauf gewartet, dass Big Show sich noch diesen Swaggy Burger nimmt und da noch reinbeißt. Passierte leider nicht mehr. Ja, das war ja eigentlich auch kein Burger, sondern ein Sandwich. Ja. Vielleicht mag er nur Burger und keine Sandwiches. Man weiß nicht. Außerdem muss Big Show ja kämpfen, deshalb muss er ja sicherlich auch so auf seine schlanke Linie achten. Ja. Nicht, dass er nachher noch so aussieht wie Matt Hardy. Vicky Guerrero setzt ein Handicap-Match fest. Also Vicky, die... Komisch, ne? Ja, es ist Vicky Guerrero bei... Vicky regiert über alles jetzt neuerdings. Sie kommt jetzt demnächst auch zu NXT. Ganz am Ende hat sie ja noch gesagt, I resign, ich kündige. Was ich ein bisschen schade finde. Und jetzt ist sie schon wieder bei SmackDown. Ich weiß auch. Ja, mach mal weiter, was kommt denn da? Ja, klar, ist recht, du mal. Ich hab meine Notiz nicht dabei, ich weiß gar nicht, was als nächstes kam. Das, diese ICTÖ-Geschichte war schon. Vicky Guerrero. Setzt ein Handicap-Match fest, muss ihren Titel gegen Michelle McCool und Layla verteidigen. Und Layla erzielt den Pinfall, bekommt den Titel und ja, Layla Cool werden wohl nicht mehr lange zusammenbleiben, denke ich mal. Nee, mal gucken, ob jetzt erst noch irgendwie eine Titelverteidigung gegen irgendjemand anderen ist oder ob dann gleich das Tech-Team aus sozusagen Knight, weil die jetzt den Titel hat, aufgebrochen wird oder ob sie das noch ein bisschen hinziehen. Ich nehme an, dass der Grund jetzt ist, dass Beth Phoenix ja diese Knieverletzung hat und operiert worden ist. Ne? Mhm. Das war übrigens, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, dieser unfaire Titelverlust hat ihn dann auch noch in der Hauptstadt nicht in der Hauptstadt, sondern in der Heimatstadt von Beth Phoenix stattgefunden. Ja, in der Hauptstadt von Beth Phoenix. Nein, in der Heimatstadt. Ich habe mich ja korrigiert. Du musst auch zuhören. In der Hauptstadt von Beth Phoenix. Naja. Heimatstadt. Main Event, Rey Mysterio gegen CM Punk. Rey Mysterio kann durch ein Das war jetzt übrigens in dieser Smackdown-Sendung schon der dritte Titelwechsel. Ja? Ja. Ach so, ja. Ist der IC-Titel von Drew McIntyre zu Kofi Kingston gewandert. Dann zurück zu Drew McIntyre, das waren zwei Titelwechsel und jetzt der Frauentitel. Mhm. Aber kein Wunder, dass keiner die Titel ernst nimmt, wenn die so mit den Titeln da umgehen, ne? Fand ich hier nicht weiter schlimm. Die Frage ist, ob, ist auch egal. Sind unwichtige Titel, deshalb nimmt die auch keiner ernst. Ach, das finde ich gar nicht. Also mich hat es sehr interessiert, wer den IC-Champion-Titel bekommt. Und ich fand das auch alles sehr gut hier von der Entwicklung her. Also ich fand SmackDown fantastisch. Ja, ich fand das Match zwischen Christian und Kofi ganz gut. Und ich fand SmackDown auch von den Sendungen her die beste Sendung. Aber so richtig in sich schlüssig fand ich das jetzt nicht. Ich schon. Rey Mysterio kann im Main Event einen DQ-Sieg gegen CM Punk erzielen, weil er wieder diese Kapuzengestalt eingreift. Und man fragt sich natürlich wieder, wer das war. Es folgt noch ein GTS gegen Rey. Weißt du denn jetzt eigentlich endgültig, ob das Joey Matthews ist oder ob das noch jemand anderes sein kann? Endgültig weiß das noch niemand, denn noch niemand hat ihn gesehen. Ja, man weiß es nicht, ne? Ah. Hätte ja sein können, dass mal jemand ihn doch vielleicht gesehen hat. Mensch. Machen wir weiter. Finde ich sehr clever vom Aufbau, das hier noch zu bringen, weil ich bin jetzt echt gespannt drauf auf nächste Woche, ob da dann endlich gesagt wird, wer der Kapuzengemann ist und was mit Drew McIntyre passiert und so weiter und so fort, wie das World-Title-Match weiter aufgebaut wird und so weiter. 3,5 Sterne. Ja, oder man macht das beim Pay-Per-View, das rauskommt, wer das ist. Ja. Oder man lässt das noch länger auf sich warten und benutzt das dann noch für irgendwas anderes. Jetzt ist ja, muss man erstmal sagen, wie war denn das bei dem TV-Match jetzt gegen Jericho und CM Punk, da ging es erstmal um nichts, ne? Da ging es irgendwie nicht um Haare und so. Rey und CM Punk, nein, das war einfach nur, das diente mehr oder weniger jetzt der Storyline. Das heißt, beim Pay-Per-View ist jetzt die Geschichte, wenn Rey Haare bzw. Eintritt in die Straight Edge Society. Ne, wenn Rey gewinnt, dann muss er ja nicht in die Straight Edge Society eintreten. Nein. Dann muss Punk sich die Haare abschneiden. Mhm. Und wenn Punk gewinnt, dann muss Rey in die Straight Edge Society eintreten. Und was glaubst du? Rey muss in die Straight Edge Society, oder? Ja, mal sehen. Bin ich sehr gespannt drauf. Gibt ja im Moment diese Vertragsverhandlungen mit Rey. Sieht ja so aus, als wenn er nicht verlängert, ne? Nee. Nichts von mitbekommen. Die WWE möchte ihm weniger Geld bezahlen, weil er auch viel verletzt ist und häufig nicht antreten kann. Und Rey möchte unbedingt mehr Geld haben. Und das sieht wohl diesmal so aus, als wenn die sich, obwohl das ja schon oft gesagt wurde, mal gucken, wie weit es dieses Jahr geht. Diesmal geht. Ob er der Rey, das muss ein ganz geldgieriges Schwein sein. Der hat, ich glaube, das liest man jedes Jahr wieder, dass der mehr Geld haben will oder nicht. Ja, das ist aber auch richtig, dass er das macht. Weil er muss ja sehen, er hat ja nun nicht mehr so furchtbar viele Jahre, so wie er kämpft. Und er muss natürlich sehen, dass in der Zeit, in der er noch kämpfen kann, dass er alles Geld, was er irgendwie besorgen kann, kriegt, damit er da hinterher keine finanziellen Schwierigkeiten mehr hat. Also ich finde das schon aus seiner Sicht richtig. Und es gibt bestimmt etliche andere bei der WWE, die deutlich mehr verdienen. Also John Cena kriegt mit Sicherheit deutlich mehr Geld. Ja, da gehe ich mal von aus. Ja. Naja, das war die Woche. Eine Woche mit einigen Minuspunkten, aber auch einige ganz netten Sachen. Also 2/3 Sterne im Durchschnitt von mir. Also SmackDown war ganz okay. SmackDown war sehr, sehr gut. SmackDown war, würde ich sagen, Daumen leicht nach oben. Und Raw und NXT Daumen nach unten und Impact auch Daumen nach unten. Ja, also von mir einmal Raw Daumen nach unten, NXT Daumen zur Seite. Superstars Daumen leicht nach oben und SmackDown Daumen klar nach oben. Mhm. Jetzt haben wir dieses Wochenende den Pay-Per-View. Ja, das tippen wir aber nicht. Sacrifice? Ne, da können wir aber kurz sagen, es gibt zumindest ein Main-Event, der dürfte sehr, sehr gut werden. und zwar RVD gegen AJ Styles, und ich vermute auch, dass sie denen wohl mindestens 20 Minuten geben werden. Das dürfte ein sehr, sehr gutes Match werden. Mhm. Werde ich mir nicht angucken. Dann gibt es noch, also es könnten, auf der Karte sind einige Matches, die könnten gut sein, wenn sie da nicht ein dämliches Booking da dazwischen packen. Also wird nichts. Jeff Hardy gegen Mr. Anderson könnte auch ganz okay werden. Dann ist noch Jeff Jarrett gegen Sting, das wird wahrscheinlich so lala, das kann man sich wahrscheinlich angucken, ist aber wohl nichts Besonderes. Was hatten wir denn noch? Lass uns mal überlegen. Oh ja, dann gibt es noch ein X-Division-Title-Match, das sollte auch sehr, sehr gut werden. Kazarian gegen Doug Williams, das dürfte wirklich gut werden. Dann gibt es noch ein, ganz zum Schluss noch mit auf die Karte gerutscht, das auch sehr gut werden könnte, ein Tag-Team-Match um die Nummer 1 Contendership, Beer Money gegen Motor City Machine Guns gegen Team 3D. Mhm. Das könnte, wenn alles gut läuft und wenn die ein bisschen Zeit kriegen, das zweitbeste Match werden. Und der Rest der Matches ist ziemlich furchtbar. Das ist, es gibt ja neue Tag-Team-Champions bei TNA. Mhm. Und das war also sozusagen... Ja, wer denn? Ich habe keine Ahnung, wer. Bei Impact gab es also den vierten Titelwechsel der Woche, wenn man SmackDown mitzählt. Und zwar ist The Band, Kevin Nash und Scott Hall sind die neuen Tag-Team-Champions. Soll ich dir erzählen, wie das passiert ist? Mhm. Matt Morgan war im Ring, hat als einziger gegen Generation V gekämpft, hat die fertig gemacht, weil er fühlt sich ja jetzt alleine als der Tag-Team-Champion. Dann kam Samoa Joe reingerannt, hat Matt Morgan fertig gemacht, hat ihn unter anderem auch einen Muscle-Buster gezeigt, was ziemlich beeindruckend war. Dann lag Matt Morgan da quasi tot auf der Ringmatte. Und dann kam The Band und Kevin Nash hat noch von Feast of Fire diesen Koffer mit dem Tag-Team-Title-Shot. Mhm. Den hat er dann eingelöst. Dann hat er Matt Morgan nur gecovert, nichts weiter, und damit hat er den Titel gewonnen. Ach ja, jetzt, Halleluja. Und jetzt beim Pay-Per-View, das dürfte eine Katastrophe werden, ist The Band gegen Ink Ink. The Band gegen Ink Ink. Was für ein Ding? Du kennst das neue Team Ink Ink nicht, ne? Du, ich habe seit dem letzten TNA Pay-Per-View noch nicht wieder TNA geguckt. Und zwar kennst du doch hier, wie heißt denn der? The G-Rack, the Reject, Shannon Moore. Ja. Und dieser Kerl, der von Team 3D trainiert worden ist, der auch so eine Irokesen-Frisur hat. Wie heißt er denn noch? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber weißt du, wen ich meine? Spike Dudley? Nee. Nee. Ich habe keine Ahnung, nee. Die Irokesen-Frisur, der von Team 3D trainiert worden ist, der früher beim Militär war und dann da gewechselt haben. Weil die jetzt jedenfalls Shen Moore und er beide so einen Irokesenschnitt haben und beide ziemlich tätowiert sind, sind die jetzt in so einer Storyline als Tech-Team zusammen. Und das Tech-Team heißt Ink. Das erste Ink steht ja für Tinte, was für das Tätowieren ja notwendig ist. Mhm. Und das zweite ist dann quasi Incorporated, was ja so eine Bezeichnung für eine Firma ist. Na, super Name. Ich finde den Namen lustig. Also den finde ich ausnahmsweise mal ganz okay, weil den kann man sich auch gut merken. Aber das Match zwischen The Band und Ink Ink wird bestimmt furchtbar. Dann gibt es noch ein komisches Frauenmatch zwischen Madison Rayne als Champion und Tara. Und wenn Madison Rayne gewinnt, muss Tara TNA verlassen. Mhm. Da gibt es jetzt die Spekulation, weil Tara ja schon im Internet negativ über TNA gesprochen hat und es hieß, sie hätte ihren Vertrag nicht verlängert, weil sie nicht mehr Geld bekommt und unzufrieden ist. Da gibt es jetzt Spekulationen, ob das im Internet alles nur ein Work war und sie in Wirklichkeit doch den Titel gewinnt oder ob sie tatsächlich dann das letzte Match hat. Mhm. Das war das. War sonst noch irgendwas furchtbar? Oh ja, dann gibt es ja noch dieses furchtbare Match zwischen Abyss und Desmond Wolf. Ja. Das wurde auch ganz furchtbar aufgebaut in der Sendung. Da will ich. Was ist eigentlich mit dieser komischen Abstimmung geworden? Ja, Desmond Wolf liegt, glaube ich, schon wieder vorne. Und Desmond Wolf hat ja in der einen Fernsehshow dann auch seinen Title-Shot bekommen und nach 3 Minuten wurde er fertig gemacht. Ach, super. Und in dieser jetzigen Sendung hat ganz kurz am Anfang, die war ja aufgezeichnet, deshalb war das ja ein bisschen schwierig, hat, glaube ich, nur ganz am Anfang Eric Bischoff gesagt, und einer der weiter oberen Platzierten wäre ja Jeff Hardy und der würde dann in der Sendung ein Match bekommen. Also da hat er dann nicht gesagt, dass Desmond Wolf schon wieder Erster ist, aber ich glaube, der ist schon wieder Erster. Die haben das dann auch nicht mehr erwähnt, die haben dann auch nicht mehr gesagt, geht zur Webseite und stimmt ab. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt einstellen oder ob sie das noch weitermachen. Ja, und das war es, glaube ich, von den Matches her. Aber also es gibt zumindest zwei mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sehr gute Matches und zwei, drei Matches, die zumindest das Potenzial haben. Von daher könnte ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich mir die Berichte durchlesen werde vom Pay-Per-View und dann anhand der Berichte entscheiden werde, ob ich mir nochmal irgendwie eine Aufzeichnung angucke. Gucke ich mir nicht an. Muss nicht sein. Ja, ich gucke, wie gesagt, ich gucke, wenn der Bericht so ist, dass das heißt, weil bei Lockdown hat es sich zum Beispiel gelohnt, Kurt Angle gegen Mr. Anderson zu gucken. Ja. Das war aus meiner Sicht schon im Moment für mich so das zweitbeste Match des Jahres. Deshalb gucke ich mal an, wenn RVD gegen AJ jetzt noch besser ist oder noch besser bewertet wird, dann würde ich mir das angucken. Sonst nicht. Naja. Also TNA gucke ich mir nicht an. Egal, was passiert, ich werde es mir nicht angucken. Und in Mexiko ist ja demnächst auch, glaube ich, Triple A. Die große Veranstaltung, da habe ich jetzt in einem Interview, habe ich noch nicht ganz zu Ende gehört, aber es gibt ein Interview mit Conan von Triple A bei Brian Alvarez. Der hat erzählt, in Mexiko sind ja diese Mini-Matches groß, ne? Die sind da ja sehr beliebt mit den Kleinwüchsigen, also Hornsvogel und noch kleiner sind die ja. Da gibt es ein Mini-TLC-Match. Das heißt, die Kleinwüchsigen in einem TLC-Match. Das muss sehr spaßig sein. Das fand ich auch ganz lustig. Und dann hatte Brian Alvarez den Conan gefragt, aber die Kleinwüchsigen, die werden da doch nicht die großen Leitern irgendwo hochklettern, das ist doch lebensgefährlich. Dann meinte Conan, nee, die kriegen auch kleinere Leitern. Das stelle ich mir lustig vor. Ich werde das jetzt gerade mal bei YouTube eingeben. Ja, nee, kann ja nicht. Die Veranstaltung hat ja noch nicht stattgefunden. Ach so, das gab's vorher noch nicht. Nee, das ist nur die Ankündigung. Ich weiß nicht, wann Triple A kommt. Ich denke, das ist jetzt irgendwann die nächsten Wochen. Das ist ja quasi für diese Triple Mania heißt das, nicht? Triple A ist die Liga, das ist quasi das, was WWE ist, und Triple Mania ist dann quasi deren WrestleMania. Und das ist einmal im Jahr und da haben sie das halt jetzt angekündigt. Naja. Sonst noch irgendetwas? Was ist denn bei dir noch so passiert? Wie, was bei mir noch so passiert? Bei mir ist noch was passiert. Naja. Ich habe mir noch den Dragon Gate USA Pay-Per-View angeguckt. Der hat mir sehr gut gefallen. Vor allem das Hauptmatch, dieses Sechsfach-Tag-Team. Das war ja der Pay-Per-View, den die in Phoenix bei WrestleMania, da haben ja Dragon Gate und Ring of Honor einige Shows für diese ganzen Wrestling-Fans, die ja eine Woche in Phoenix waren. War das in Phoenix? Oder ist nächstes Jahr in Phoenix? Nee, das war Phoenix, ja. Genau, nächstes Jahr ist Atlanta, glaube ich, ne? Atlanta, genau. Georgia, genau. Genau, nee, also das hatten die ja da in Phoenix aufgezeichnet und das hatte ich ja schon gehört, weil die Leute von Figure 4 ja da auch live waren. Das ist eine sehr gute Veranstaltung war und das war auch ziemlich gut. Das war interessant als Pay-Per-View, weil es ist zum ersten Mal seit langer Zeit gab es dort wieder Brian Kendrick und Paul London zusammen im Tag-Team. Also Brian Kendrick ist ja schon länger bei Dragon Gate USA gewesen, aber Paul London war jetzt auch dabei. Der hat so ein bisschen das Problem, was Matt Hardy auch hat. Der hat wohl in letzter Zeit ein bisschen zu gut gegessen. Nicht ganz so schlimm wie bei Matt Hardy, aber doch für seinen Stil ein bisschen schwierig. Ja. Ich hatte den Eindruck, dass er teilweise ein bisschen außer Puste war, weil er ein bisschen dicker geworden war. Ja, ich habe mir ja diese Raw Best of 2009 DVD gekauft, hab da die ersten anderthalb Stunden geguckt, die waren schon mal gut. Das kann ja gar nicht sein. Ich habe das auch bei Saturn hier gesehen und ich dachte, das ist bestimmt eine Leerhülle. Weil 2009 gab es ja nicht viel Gutes. Ja, das meint man, das ist aber gar nicht so. Oder vielleicht, dass die erste DVD nach einer halben Stunde dann fertig ist? Nein, das ist wirklich nicht. Nein, das ist, also es gab 2009 wirklich sehr gute Sachen, zum Beispiel diese Triple H Randy Orton-Fehde. Ja, stimmt, das war ja ein super super Match bei WrestleMania. Ja, ich spreche nicht über das Match, ich spreche über den... Es geht bei Raw um den Aufbau, Thomas. Raw ist nicht WrestleMania. Und der Aufbau war fantastisch. Ja, aber wenn das Ergebnis dann enttäuschend ist, dann ist, weiß ich nicht, ist der Aufbau hinterher auch irgendwie ein bisschen betrübt. Oder es gab auch noch die Reste davon, dass ja Shawn Michaels bei JBL arbeitet und da gab es dann als erstes Match John Cena gegen Shawn Michaels mit JBL in der Ecke. Ja, das war okay. Aber ja. Also ich habe die DVD auch gesehen, aber ich habe mir gedacht, nee, die muss ich mir nicht kaufen. Okay. Ich habe so viele CDs jetzt wieder gekauft am Wochenende, da habe ich gedacht, nee, da kaufst du dir jetzt nicht auch noch eine DVD. Wenn ich mir eine DVD gekauft hätte, die hatten da von den Tag Classic die Royal Rumble, das war glaube ich 2000 und 2001 oder 2001 und 2002. Bei den Jahren bin ich mir immer sehr vorsichtig, weil das ja sein kann, dass das die Zeiten sind, wo das WWF-Logo ausgeblendet wird und das finde ich einfach nur schrecklich. Ja, weiß ich, aber das hätte mich gereizt, aber ich war mir nicht sicher, ob ich nicht den Royal Rumble von 2002 schon habe. Jetzt gucke ich gerade mal, das kann ich ja mal gucken. Das ist ja interessant, den scheine ich nicht zu haben. Ich habe hier 2002, habe ich No Way Out, WrestleMania, Judgment Day, King of the Ring, Global Warning Tour, SummerSlam, Unforgiven, No Mercy, Survivor Series. Mhm. Und dann geht es bei mir erst wieder mit in diesem Fach mit Backlash 2006 weiter, aber da habe ich natürlich hinten noch das komplette 2003. Mhm. Jetzt hab ich aber in einem anderen Regal. Da muss ich mal wieder ein bisschen hier umsortieren. Also von daher wären das, da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich die zweite nicht schon habe, weil das Cover kam mir sehr bekannt vor. Und da habe ich gesagt, nee, komm, du hast auch keine Lust, jetzt wieder 6 Stunden zu gucken. Du guckst jetzt im Moment schon so viel die ganzen Wochenshows, jetzt lass es mal. Und dann habe ich auch noch diesen Film aus der TV-Movie jetzt hier liegen, den muss ich auch irgendwann nochmal gucken. TV-Movie macht das jetzt übrigens so, dass die Filmbeilagen jetzt in 2 Versionen erscheinen. Das könnte für dich auch interessant sein. Es gibt die Zeitung jetzt, die ist dann allerdings ein bisschen teurer. Die kostet dann nicht 3 Euro, sondern ich glaube 6 oder so. Das ist aber dann der Film als Blu-ray. Ja, super, da nix ist. Bitte? Nee, ist schon gut. Ich hab das nicht verstanden. Ich habe mich nur gerade über den Preis aufgeregt. Wieso? Ist 6 Euro für eine Blu-ray teuer? Naja. Wenn ohne Blu-ray 3,50 Euro kostet, ist das schon, ne? Ja, also der Unterschied zwischen quasi der DVD-Fassung und der Blu-ray-Fassung ist, die Blu-ray-Fassung kostet 3 Euro mehr. Ist das jetzt viel für eine Blu-ray? Ich meine, wenn ich mir jetzt eine DVD für 20 Euro kaufe, dann kostet die Blu-ray auch nicht auf einmal 40 Euro, also das Doppelte fast. Ja, ich weiß nicht, also ich würde mir jetzt, glaube ich, keine Fernsehzeitung mit 6 Euro holen, auch wenn da eine Blu-ray drin ist. Ich glaube, das wäre mir etwas zu viel. Ich habe mir die gekauft, weil der Film mich interessiert. Was ist das denn? Das ist ein Cleaner, das ist ja ein Thriller mit ziemlich bekannten Schauspielern, Samuel L. Jackson und Ed Harris. Und das ist der Regisseur hier von Stirb langsam 2, der ist auch nicht so super lang, der ist so in 1,5 Stunden. Der sieht so von den Bildern her ziemlich gut aus, das soll wohl auch ziemlich hart sein, der Film. Ich dachte, ich, ja, holst du die. Normalerweise kaufe ich mir ja einen Stern als Fernsehzeitung, aber dann habe ich gesagt, nee, der Film lohnt sich mal wieder. Mhm. Also in der Regel ist das mal so alle 3-4 Monate, dass die eine Filmbeilage haben, wo ich sage, der Film ist jetzt wirklich lohnenswert. Und das war diese Woche halt immer wieder. Mhm. Ja. Aber ich finde den Unterschied, also ich finde 6 Euro für eine Zeitung, die Zeitung kostet halt sonst, ich glaube ohne DVD kostet sie 2,50 oder irgendwie so, oder 1,80, ich weiß, irgendwas um 2 Euro. Da finde ich 4 Euro für eine Blu-ray, finde ich nicht viel Geld. Naja, kommt drauf an, was für ein Film, ne? Ob da jetzt so ein allerletzter Streifen mit drin ist, dann, naja. Das habe ich dir ja gerade erzählt. Ja, ich weiß, so, hab ich wohl verstanden. Mhm. Da müssen die natürlich jetzt auch immer drauf achten, dass den Film, den die auswählen, auch als Blu-ray erhältlich ist, ne? Ja, klar. Das ist nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, ob die das immer machen oder ob das jetzt mal, dass das mal ein Versuch war. Bei jedem Schundfilm gibt es ja jetzt auch nicht auf Blu-ray, ne? Bitte? Jeden Schundfilm gibt es jetzt ja auch nicht gerade auf Blu-ray, das kann man nicht behaupten. Nö, aber die Beilagen sind da auch besser geworden. Das sind nicht mehr so diese billig Schundfilme, die schon 20 Mal im Fernsehen liefen. Okay. Weil das haben die Leute auch gemerkt, dann kaufen sie eh nicht. das ging schnell, du. Das ging schnell. Naja. Ja, haben wir noch was zu sagen oder war's das? Wir haben nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. Das ist auch nicht viel Aufnahmezeit. Nee. Sonst könnte ich dir noch, obwohl du kannst ja noch mal kurz erzählen, welche CDs du dir außer Portugal The Man noch gekauft hast. Ich habe mir jetzt letztens, weil die bei Benning auch im Angebot war, diese Marina and the Diamonds geholt. Wie heißt die? Marina and the Diamonds. Nee, das ist die Gruppe, der Titel des Albums. The Family Jewel. Die hat so ein bisschen, stand in der Kritik auf laut.de, einen teilweise etwas opernhaften Gesang. Ist das richtig? Singt die sehr hell? Nö, es geht. Also es ist ganz unterschiedlich. Jetzt der erste Song, der ist... Warte, ich kann das ja mal hier einspielen, auch wenn das rechtlich ganz, gar nicht so geht. Ne, du darfst das nicht einspielen. Dann muss ich das übersingen. Tralala, tralala, tralala, tralala, tralala. Ja, sing du mal. So, die Tomaten waren lecker. Hast du dir nicht auch schon Kick-Ass runtergeladen? Also jetzt natürlich den Film nicht illegal, sondern den Song von Amazon. Nee, ich habe den Soundtrack auch noch gar nicht gesehen in der Stadt. Ich habe das... Jetzt, wo du das sagst. Also ich habe den Soundtrack von einer halben Ewigkeit schon mal bei Mediamarkt stehen gesehen, aber ich habe mir den einzelnen Song jetzt runtergeladen. Ich wollte mir nochmal den Soundtrack angucken, weil der, glaube ich, der sah so aus, als wenn der ganz interessant sein könnte. Nö, das interessiert mich jetzt nicht so. Und dann würde ich mir das überlegen. Aber ich habe jetzt so viel Zeug gekauft, muss ich erstmal ein bisschen wieder Pause machen. So, es folgt eine Hörprobe. Ja. Also klingt jetzt nicht nach opernhaften Gesang, aber gut, bei laut.de stehen manchmal sowieso ein bisschen seltsame Anmerkungen. Ja, das stimmt, also das ist schon richtig. Hast du dir sonst noch was geholt, außer die war unter 10 Euro bei Benning? 99, ja, wie immer. Okay, das ist, ja, da haben die ganz gute Sachen. Ja, Benning, also, muss ich sagen, Benning ist so ein Grund, dass ich jetzt da fast jeden Freitag hinfahre, weil er fast jeden Freitag... auch wirklich was Gutes ist, nicht irgendwie so ein Mainstream-Mist, den sie da hinhämmern, sondern wirklich was Gutes. Ja, ja, gut, das liegt auch daran, dass viele Leute, die halt eher ein bisschen was Abseitiges kaufen, dass das die sind, die immer noch Musik kaufen. Viele, die sonst so diese normalen Geschichten gekauft haben, die bestellen das ja alles nur noch übers Internet. Die sind nicht mehr so hinter den CDs her. Na gut, das mag stimmen. Nee, ansonsten habe ich mir nichts. Was gekauft, nein, ansonsten habe ich mir nicht mehr gekauft. Ich habe aber auch noch einige Sachen da stehen, die ich hören kann. Hast du denn schon ein Review von dieser Lena CD geschrieben oder dir? Nee, das kommt jetzt in der nächsten Ausgabe. Das kommt jetzt in der nächsten Ausgabe. Die höre ich noch ein, zweimal, dann hat sich das. Ja. Hast du die? Ich habe mir die auch geholt. Mhm. Aber ich habe mir auch noch kein abschließendes Urteil gebildet. Ist ganz schön so zum Hören. Ist jetzt nichts Dramatisches, aber ist schön zu hören. Ja, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil die Erwartungen aufgrund der Single waren bei mir relativ hoch und... Nee, ich gehe mit den Erwartungen daran, schön was zu hören. Ich habe mir die ja geholt, als ich bei Oma und Opa war. Ich war mit den Erwartungen, schön was Schönes nebenbei beim Uno spielen, wenn ich dann schön Uno spielen kann und nebenbei was höre, was schnell ins Ohr geht, dann bin ich zufrieden und das war ich. Ja, mir war die ein bisschen zu einfach und zu simpel gestrickt, aber die hat ja wohl auch Stefan Raab so nebenbei schnell geschrieben. Die Dokumentation fand ich ganz lustig. Ja, die Dokumentation hatte ich natürlich nicht, denn auch die... Auf TV Total oder so, aber ich hatte die noch nicht gesehen und ich fand die ganz lustig. Ja, denn auch diese CD, die hatte ich mir auch bei Benning im Angebot geholt und die gab's da halt nicht in dieser Limited Edition. Benning hat irgendwie sowieso nie Limited Editions, ich weiß auch nicht warum, aber naja. Ist auch nicht drauf. Also es ist eine Dokumentation. Ich vermute, dass die schon mal auf ProSieben lief. Ja, die lief schon mal nach TV Total, ja. Die ist da drauf und dann, sonst ist da nur noch das Musikvideo drauf, nenne ich. Naja. Aber die Dokumentation, ich hatte die noch nicht gesehen und die fand ich ganz gut. Oma hat mich übrigens bei UNO besiegt. Ja, Oma hat sich heute noch bei mir beschwert, dass ihre Royal Rumble Sternewertung noch nicht im Internet veröffentlicht worden ist. Ja. Würde ich mich an deiner Stelle mal äußern. Außerdem, Mirko, wir haben ja noch was ganz Wichtiges vergessen. Ja, was denn? Du hast noch gar keine Werbung für deine neue Internetseite gemacht und du hast noch gar nicht erläutert, warum du von Jimdo weg zu einem WordPress-Blog wechselst. Nee, ist korrekt. Ja, wrestling.de auf Jimdo wurde mir zu teuer, um das mal hier schnell so auszuformulieren. Deshalb habe ich jetzt die Seite geändert auf bisher noch wrestlingblog.wordpress.com. Ja, ist ein bisschen langer Titel, vielleicht nicht so das Beste. Wrestling.wordpress.com hatte ich auch mal belegt, da hatte ich dann technische Schwierigkeiten und habe das dann mal umgeändert hier. Ja, da wird es dann natürlich nun das gewohnte Programm geben. Dropkick Drama, wöchentlich, soweit wir das schaffen, Wrestlings Weekly und so weiter und so fort. Also hat sich jetzt an sich nicht viel geändert, außer Seitenwechsel. Ist das kostenfrei oder musst du da auch monatlich was bezahlen? Noch habe ich ja das .wordpress mit drin, also noch ist es kostenlos. Das heißt, das ist so ähnlich wie bei Jimdo, wenn du da eine eigene Domäne haben willst, wo das WordPress nicht drin steht, ist es kostenfrei. Hast du da auch eine Mengenbegrenzung oder kann man da unendlich viel veröffentlichen? Ich glaube, ich habe 3 GB oder so. Und verlinkst du dann nur? Das heißt, da erscheint ja dann auch nur Text und Bilder, aber gibt es da eine Begrenzung? Ich meine, dass die Begrenzung bei 3 GB liegt, aber man kann, das habe ich gesehen, das ist ganz schön, man kann sich dann jeweils 15 oder 25 GB dazu kaufen, jeweils. Das ist ganz schön gemacht. Ja, muss man das mal genauer angucken. Ich habe nämlich keine... Also Ich würde bei dem Namen nicht auf was Kostenpflichtiges gehen. Auch wenn dann das WordPress wegfällt. Das ist ja ausreichend bekannt. Und die Leute, die die Seite regelmäßig besuchen, die legen sich das ja sowieso als Link in die Bookmarks. Wie sich das gehört? Nein, ich werde nun natürlich auch noch versuchen, durch verschiedene Verzeichnisse und so die Seite etwas bekannter zu machen. Ich finde die ganz schön, weil die eine mobile Variation hat und man die auf dem iPhone, und das wird direkt erkannt, dann auch vernünftig die Inhalte lesen kann. Das war bei Jimdo leider nicht der Fall. Das ist richtig, das ist ganz schön. Naja, dann werde ich jetzt auf jeden Fall versuchen, das Ganze etwas bekannter zu machen. Ja, noch bekannter? Naja, so bekannt ist es nun ja noch nicht, ne? Ach so. Hält sich noch in Grenzen. Ja. Was ich ganz gut finde, ist dieser Eintrag, wo du die ganz Dropkick Drama, also die ersten 50 Ausgaben. Ja, die sind jetzt übrigens vollständig. Bis 91 gibt es da jetzt alle Ausgaben. Ja, außer eine. Eine habe ich leider nicht gefunden. Die funktionierte irgendwie nicht. Welche Nummer denn? 35, glaube ich. Toll, eine Nummer 35. Ich habe ja immer zwischendurch auch mal hier und mal da abgespeichert, aber habe ja, seit wir das machen, auch schon verschiedene Computer, und ich dachte, jetzt könntest du eigentlich auch mal durch alle Links durchgehen und dir alle mal auf diesen einen Computer, den wir jetzt aktuell arbeiten, nochmal neu abspeichern. Habe ich aber erst bei den ersten 3 Folgen gemacht. Da muss ich mich hinsetzen und mal ein, zwei Stunden mich dann durchklicken. Aber wenigstens Eintrag jetzt. Und man kann das machen, das finde ich schon mal ganz gut. Ja, wenn du schon die Nummer 35, aber das sehe ich ja dann in der Liste, ne? Also wenn ich die noch irgendwo auf einer Festplatte habe oder so und finde die, dann sag ich dir Bescheid. Thomas möchte sich alle Dropkick-Drama-Ausgaben abspeichern, beschäftigt sich damit wahrscheinlich eine Minute, um alle 3 ersten Ausgaben zu abspeichern. Und nach einer Minute sagt er sich, dann hat er keine Lust mehr. Nee, dann lassen wir das mal lieber. Nee, ich wollte auch nicht die Seite überlasten. Ich habe da nur an das Gute für wrestling.work. Die Seite überlasten. .com mit .-de mal was. Wie war die Adresse noch? WrestlingWordPress.blog. Nein, Wrestling. Ne? Wrestlingblog.wordpress.com. Eigentlich gar nicht so schwierig. Wrestlingpress.com. Nein, Wrestling. Wrestlingblog.wordpress.com. Aber wenn man da Wrestling eingibt, da kommt immer eine andere Seite. Kann das sein, dass das gar kein I ist? Das ist ein 1. Wie ein 1. Wie heißt denn die Adresse dann? Wrestling mit 1 statt I. Och Mensch, ja, ich... Wrestling Block. Mit Punkt. Minus, Wrestling Venus Blog? Nein, in einem zusammengeschrieben. Also Wrestle 1 Blog? Wrestling Blog mit 1 statt I. Punkt WordPress. Punkt com. Also Wrestle 1 Blog. Das finde ich einfach ein flüssig auszusprechender Name. Ja. Ja, so, wir müssen mal zum Ende kommen, ne? Ja, wäre ganz vorteilhaft, ne? Sonst hast du nämlich, jetzt muss ich mal hier kurz gucken. Oh, 1,15, ja, du kommst schon ans Ende deiner Speicherkapazität. Ja, 12 Minuten haben wir noch. Sonst geht nachher am Ende ausgerechnet die Werbung für deine neue Adresse Wrestle1Blog verloren. Naja. Wäre ja eine Katastrophe, wäre das. Nee, dann wird jetzt versucht, das Ganze etwas bekannter zu machen, wie gesagt. Das Projekt startet dann. Wie machst du das denn? Schaltest du eine Anzeige im Stern oder was machst du? Das wäre vielleicht das Idealste, aber ich glaube, da komme ich mir so ein bisschen mit meinen Geldreserven, komme ich da nicht ganz hin. Zudem ich nicht weiß, ob ich da die richtigen Leute anspreche. Das Anzeige im Stern kann nicht so teuer sein. Nee. So, dann sag nochmal deinen Zuhörern, was guckst du dir denn heute Abend im Fernsehen an oder guckst du kein Fernsehen? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, ich gucke mir ein paar alte TV-Total-Ausgaben an, die ich natürlich vorschriftlich schon aufgenommen habe und mir nur noch auf CD brennen werde. Ach so. Ja, klar. Nee, das mache ich nicht. Ich gucke aber gerade mal. Mensch, 17 Uhr... Ach, das Fußballspiel ist um 17.45 Uhr. Das ist ja gleich. Das könnte ich mir ja dann eigentlich angucken. Ja, das mache ich dann mal. Heute gibt es beim Tatort eine Verfilmung... einer Drei-Fragezeichen-Folge sehe ich gerade. Der Fluch der Mumie. Das heißt aber die flüsternde Mumie. Komisch. Achso, ja, richtig. Das ja, der Lieblingsfolge, aber ja. Also die haben bestimmt, weil die früheren Drei-Fragezeichen-Folgen, die gingen ja nur 45 Minuten und die mussten ja 90 Minuten füllen. Da haben die bestimmt der Fluch des Rubins und die flüsternde Mumie zusammengelegt. Ja, das passt auch fantastisch zusammen. Ja, das kriegen die schon. Ne, dann gibt's, also man könnte sich noch Rocky Balboa angucken, den habe ich aber schon im Kino. Nee, also da heute der Sonntag ist, werde ich mir wie jeden Sonntag entweder Kocharena oder Perfektes Promi-Dinner, je nachdem was dann kommt, angucken. Auf Vox läuft das Perfekte Promi-Dinner. Oder ist gut, mit wem? Letzte Woche wurden Mütter kulinarisch verwöhnt, beim Vatertag-Special sind nun Papas an der Reihe. Die Schwimmerin Antje Buschulte und Sängerin Lucy Diakowska kochen mit den Schauspielern Philipp Sonntag und Dieter Landuris. Okay, eine kenne ich. Es ist doch komisch, sind nun Papas an der Reihe, da sind aber zwei Frauen und zwei Männer. Ich hätte jetzt erwartet, dass dann nur Männer dabei sind. Nee, es geht ja um die Väter, es geht ja nicht nur um die Männer. Der Dieter Landuris, den kenne ich als Schauspieler, der hat einem früher mal in so einer sehr guten Krimiserie ein Detektiv gespielt. Das war eine deutschsprachige Krimiserie auf Pro7. Mhm. Hat mir aber sehr gut gefallen. Und außerdem spielt er in dem hervorragenden Computer-Thriller 23 ein deutschsprachiger Thriller um einen echten Fall, der in Hannover spielt. Mhm. So, wir machen jetzt bald Schluss. Damit schleicht sich jetzt der Krieg. Mhm. Thomas, ich muss mir gleich noch irgendeinen Titel für die Ausgabe hier, für die Sendung ausdenken. Hast du einen Vorschlag? Der Krieg hat sich geschleifen. Nee, das nehmen wir nicht. Noch ein Vorschlag? Das perfekte Promi-Dinner. Achso, ja. Nee, das war was anderes. Eine neue Webseite. Na, das ist ein stumpfer Titel. Naja, Titel ausdenken ist immer das Schwierigste. Hast du noch einen Vorschlag? Wenn dir nichts mehr einfällt, dann schreibst du einfach der Titel der diesjährigen Ausgabe, hätte ich fast gesagt. Titel ausdenken ist immer das Schwierigste. Das ist mal ein schöner Titel. Ja, das nehmen wir. Oder du schreibst das große, ja, jetzt habe ich einen tollen Titel für dich. Die große Mini Table Letters Chairs Ausgabe. Ja, das muss ich mir noch ausdenken. Ja, die große Mini TLC Ausgabe. Hervorragend. Besser geht's gar nicht. Also besser. Was Besseres kommt da jetzt nicht mehr. Thomas, verabschiede dich. Wir müssten dann mal Feierabend machen. Ich muss hier noch mal ein bisschen was für die Arbeit machen. Ich hab dich gar nicht demolieren gehört. Nö, ich bin auch schon fertig mit Abwasch und allem. Und ich werde jetzt mal hier ein bisschen was für die Arbeit weitermachen. Das heißt, 20 Minuten höre ich mir jetzt noch von dem Conan-Interview an. Und wenn dann ein Fußballspiel losgeht, da gucke ich dann sowieso nicht immer hin. Da kann ich dann ein bisschen noch die Unterlagen für morgen für die Arbeit weiterlesen. Okay. Ja. Dann verabschiede dich. Viel Spaß noch bei dem Gucken des bald ausgestrahlten Mini-CLC-Matches. Ja. Und ansonsten sage ich Tschüss. Ne? Ja, ich auch. Tschüss. Und demnächst alle auf wrestle1blog.pressenwort und com und de und so. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Und tschüss.